Ach, das liebe ich immer so im Konzert. Ne? Gib mal das Messer im Sackruf, ne? Muss festhalten. Dünner Knitzel am Rollen. Aha. Also ich stelle nicht die Frage, wie kompliziert das ist. Orangensaft. Was für Saft will der? Orangensaft. Orangensaft will der Bub. Trinkst du Buben Orangensaft? Thank you.